Abschnitt 4 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 4. Der Prozess gegen den Bankier August Sternberg wegen Sittlichkeitsverbrechen. Teil 4. Der folgende Zeuge, der 14-jährige Knabe Hermann Brücke, hat früher mit der Minna Teichert gespielt und ist dann mit ihr gemeinsam auf den Blumenhandel gegangen. Während dieser Zeit habe er wiederholt bemerkt, dass die damals 13-jährige Minna Teichert Herren auf der Straße Blicke zugeworfen habe und auch einmal mit einem Herrn in der Droschke davongefahren sei. Die Teichert habe damals ein halblanges Kleid getragen und im Ganzen den Eindruck eines Schulmädchens gemacht. Der Vorsitzende ließ die Zeugin Müller-Fischer vorrufen. Staatsanwalt Braut, haben Sie vor dem Notar Kemptner in New York nicht zwei Aussagen in der Sternbergschen Sache sich beglaubigen lassen, die eine belastend und die andere entlastend? Und haben Sie nicht die entlastende Aussage Herrn Justizrat Dr. Sello in einem Briefe zugeschickt, in welchem noch ein Privatbrief an den Angeklagten Sternberg lag? Sie sollen eine dahingehende eidliche Aussage gestern vor dem Untersuchungsrichter Herrn Brandt gemacht haben? Zeugin, sie sei eines Tages von Eugen Friedmann zu dem Notar Kemptner bestellt worden, um daselbst eine Aussage in Bezug auf Sternberg zu machen. Sie habe gesagt, sie habe keine Veranlassung für Sternberg etwas zu tun. Einige Zeit darauf sei Eugen Friedmann, den sie für einen zuverlässigen Mann hielt und in dessen Familie sie damals wohnte, mit dem Plane an sie herangetreten, dass sie eine belastende und eine entlastende Aussage aufschreiben und ihre Unterschrift beglaubigen lassen solle. Er wolle damit nach Berlin fahren, der Verteidigung das Schriftstück zum Kaufe anbieten und das Geld dann mit ihr teilen. Sie habe das entlastende Schriftstück, welches einzig die Wahrheit enthielt, nach Berlin geschickt. Das belastende habe sie zerreißen wollen. Eugen Friedmann habe es aber nicht herausgegeben, sondern gesagt, er wolle es noch verwerten. Das belastende Schriftstück sei unwahr, das entlastende sei wahr gewesen. Staatsanwalt, Sie geben also zu, dass Sie ein solches Manöver gemacht haben? Zeugin, es tut mir ja leid, dass ich es getan habe. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Werthauer bekundete die Zeugin, dass der Vorgang mit dem zweierlei Protokollen im September geschehen sei, dass Fritz Friedmann davon nichts gewusst habe und dass Eugen Friedmann direkt den Gedanken des zweierlei Protokolls angeregt habe. In dem belastenden Protokoll habe nur Allgemeines gestanden, aber nichts von der Frieda Woida, denn von dieser sei nichts bekannt gewesen. In dem entlastenden Schriftstück habe die Wahrheit gestanden. Rechtsanwalt Dr. Werthauer, wie viel Geld wollte sich denn Eugen Friedmann mit den Schriftstücken machen? Zeugin, er sprach von 20.000 oder 50.000 Mark, die wir uns teilen wollten. Rechtsanwalt Dr. Werthauer, das entlastende Schriftstück ist bei Justizrat Dr. Sello eingegangen, aber nicht benutzt worden. Ich habe es hier in den Akten. Vorsitzender, wie viele junge Mädchen haben nach Ihrer Schätzung mit dem Angeklagten bei Ihnen verkehrt? Zeugin, es könnten 30 bis 50 gewesen sein. Rechtsanwalt Dr. Fuchs, Sie wollen doch wohl nur sagen, dass auf die Annoncen 30 bis 50 Mädchen zu Ihnen gekommen sind. Darunter sind doch gewiss auch solche gewesen, die nicht angenommen worden sind oder solche, denen gesagt wurde, sie sollten ein andermal wiederkommen. Zeugin, jawohl. Vorsitzender, Sie wollen angesichts der von Ihnen angegebenen großen Zahl noch dabei bleiben, dass Ihnen von unzüchtigen Handlungen, die gegen diese Mädchen begangen sein sollen, nichts bekannt war? Zeugin, ich habe geglaubt, Sternberg habe Freude an jugendlichen Körpern, von Unzüchtigkeiten war mir nichts bekannt. Die Verteidiger beantragten schließlich die Vertagung der Verhandlung, da neben dieser Sache noch zwei Sachen vor dem Untersuchungsrichter geführt werden, die mit dieser Angelegenheit in engster Verbindung stehen, von der Verteidigung aber nicht nachgeprüft werden können. Dies widerspreche dem Grundsatz der mündlichen Verhandlung. Es empfehle sich daher, diese Verhandlung bis zum Schluss der anderen Verfahren zu vertagen. Der Gerichtshof beschloss, den Antrag abzulehnen. Inzwischen betrat Frieda Woida den Saal. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Fuchs. Frieda Woida, tritt doch mal hier vor. Ich habe gesehen, dass du soeben in den Saal gekommen bist und sehr geweint hast. Welchen Grund hattest du dazu? Bist du etwa inzwischen beim Herrn Untersuchungsrichter vernommen worden? Frieda? Ja. Verteidiger, worüber denn? Vorsitzender, was soll das? Verteidiger, auf andere Weise werden wir Verteidiger doch nicht erfahren können, wie die Zeugen in den anderen Sachen vernommen werden, da uns die Akten vorenthalten werden. Ich frage also die Zeugin, worüber sie befragt worden ist. Zeugin, ich bin über meinen Aufenthalt bei Fräulein Fischer befragt worden. Verteidiger, und was hast du ausgesagt? Zeugin, genau dasselbe, was ich hier gesagt habe. Verteidiger, wie hat sich der Herr Untersuchungsrichter dazu gestellt? Zeugin, der Herr Richter sagte immer, es ist ja doch vorgekommen. Verteidiger, du bliebst aber bei deiner Aussage? Zeugin, ich sagte, Sie haben doch nicht dabei gestanden und können es nicht beurteilen. Verteidiger, hat dich Herr Stierstädter nach oben gebracht? Zeugin, nein. Herr Stierstädter war auch oben, um vernommen zu werden. Wir wurden gegenübergestellt. Ich habe gesagt, er habe mir die erste Aussage eingeredet. Herr Stierstädter hat es bestritten, ich bin aber dabei geblieben. Verteidiger, du hast also vor dem Untersuchungsrichter genauso ausgesagt wie hier? Zeugin, ja. Die medizinischen Sachverständigen begutachteten, dass Frieda Boyder ein Kind von deutlich krankhafter Veranlagung sei, die eine sexuelle Grundlage habe. Frieda Boyder sei zu allen Lügen fähig. Der sexuelle Akt mit Sternberg könne gar nicht so ausgeführt sein, wie ihn das Mädchen geschildert habe. Am letzten Verhandlungstage nahm das Wort zur Schuldfrage Staatsanwalt Braut. Meine Herren Richter, im vorigen Prozess hat Frieda Boyder von Abweichungen abgesehen erzählt, als sie ungefähr 8 Tage bei der Fischer gewesen sei, habe ihr diese eines Tages gesagt, der Hausarzt sei gekommen, sie zu untersuchen. Bei Beginn dieses Prozesses ein ganz anderes Bild. Frieda Boyder hat alles vergessen, weiß sich kaum noch zu erinnern auf das, was sie damals gesagt hat und sagt, es ist alles nicht so gewesen. Wenn man nach den Motiven für diese Änderung der Aussage sucht, so war bei dem ungeheuren Maß von Beeinflussungen, das bei diesem Prozess zur Anwendung gekommen, der erste Gedanke nicht, ist die Frieda Boyder beeinflusst, sondern wer hat sie beeinflusst? Zunächst lag der Gedanke nahe, an Blümkes zu denken. An diese ist früh der Versucher herangetreten. Schon im ersten Stadium des Verfahrens hat Rechtsanwalt Möhring die Schädigen zu Blümkes geschickt, mit dem Auftrag dafür zu sorgen, dass Frieda Boyder zu Blümkes komme gegen ein Monats- oder Jahresgehalt von 200 Mark. Dann ist bei Blümkes Wolf gewesen, der dem Mann schriftliche Arbeiten für das Fremdenblatt in Aussicht gestellt und versprochen hat, ihm zur Gründung eines Geschäfts 15.000 Mark zu geben und der auch das Wohlwollen der Frau Blümke zu erwerben gesucht hat. Blümkes sind eine goldene Uhr, goldene Ringe geschenkt und es ist ihnen in Aussicht gestellt worden, Goldsachen zum halben Preise zu erhalten. Richtig ist, dass Blümkes diese Versuche der Polizei gemeldet haben. Dem Schutzmann Stierstädter, der darüber wachen sollte, dass keine dunklen Gestalten sich an Blümkes herandrängten, haben sie alles mitgeteilt. Als dem Stierstädter die weiteren Nachforschungen bei Blümkes untersagt waren, da ist auch die Familie Blümke von ihm abgefallen und hat die Briefe, die Stierstädter ihr geschrieben hat, deren Wolf weitergegeben, dessen Persönlichkeit ich wohl nicht zu schildern brauche. Ich brauche nur an die Aussage der letzten Zeugin zu erinnern, die da sagte, Wolf ist ein Mensch gewesen, der in der Kneipe laut zu den Zeuginnen gesagt hat, ihr dürft aber nur die Wahrheit sagen, und dann leise hinzugesetzt hat, ihr braucht Sternberg ja nicht zu kennen. Ein wirklicher Beweis dafür, dass Blümkes die Frieda Boyder wirklich beeinflusst haben, ist nicht erbracht. Es gibt aber noch eine andere Lösung. Blümkes haben tatsächlich noch kein Geld bekommen. Es ist auch nicht strikt bewiesen, dass es ihnen, abgesehen von den 15.000 Mark für das Geschäft, versprochen worden ist. Aber haben wir nicht gesehen, dass die Hoffnung auf die spätere Dankbarkeit Sternbergs manchen bewogen hat, von seiner früheren Aussage abzugehen? Dasselbe ist auch bei der Frieda Boyder der Fall gewesen. Diese ist in der Welt herumgeworfen, zunächst bei den ehrenwerten Leuten Schindler gewesen, hat nach dem ersten Prozess dies Haus verlassen müssen, weil die Kinder auf der Straße und in der Schule mit ihr nicht mehr spielen wollten. Sie ist dann in ein Waisenhaus gekommen und es scheint nach den Bemerkungen über das schlechte Essen und so weiter, dass sie wohl große Angst vor dem Waisenhause gehabt habe. Sie wollte lieber frei bleiben. Es ist sehr gut möglich, dass sie hoffte, bei Blümkes bleiben zu können, wenn sie bestritt, dass mit ihr irgendetwas Unsittliches passiert sei. denn dann habe der Vormund keine Veranlassung, sie in eine Besserungsanstalt zu bringen. Vielleicht ist auch das alte Wort »Schweigen ist Gold« nicht ohne Einfluss auf das Mädchen gewesen. Vielleicht hofft sie auf die spätere Dankbarkeit Sternbergs. Vielleicht sind ihre Reden von der Erbschaft, von dem späteren Besuch der Hohen Schule nicht eitle Luftschlösser, sondern haben einen realen Untergrund. Erst im letzten Sommer hat sie von der Erbschaft gesprochen. Das ist vielleicht nicht, wie die Sachverständigen meinen, ein Ausfluss ihrer Kunst zum Fabulieren, sondern der unvorsichtige Ausdruck der Hoffnungen, welche Frieda bewegen. Wenn man nun fragt, welche Gründe die Frieda haben kann, ihre frühere Aussage vollständig umzuwerfen, so könnte man ja antworten, das Mädchen stelle sich jetzt als ein reuiges Kind dar, welches bereut, dass es durch Lügen einen Menschen unglücklich gemacht hat und nun die Wahrheit sagen will. Wer schon jemals einen reuigen Menschen gesehen hat, der weiß, dass ein solcher Mensch ganz anders aussieht wie Frieda Woida. Es liegt auch gar kein Anhalt dafür vor, dass Frieda Woida von außen her von dritter Seite zur Reue gebracht worden ist. Man weiß davon nichts aus der Zeit, wo sie im Waisenhause, nichts aus der Zeit, wo sie bei Blümkes war. Wenn die Reue bei einem 13-jährigen Mädchen durchbricht, dann äußert sie sich durch einen Tränenerguss und ein solches Mädchen zeigt an ihrem Auftreten ein ganz anderes Wesen. Man sieht es ja an, dass sie sich von einer Schuld und Last befreit habe. Sie tritt dann frei und offen mit ihren Bekundungen hervor. Beispiele dieser Art hat er die Verhandlungen gezeitigt. Von der Elert will ich ganz absehen. Ich brauche bloß an die Kallis zu erinnern. Diese hat gelogen, wochenlang gelogen, dass sich die Balken bogen. Und erst, als sie vor dem Eide stand, hat sie der Wahrheit die Ehre gegeben und sich ganz frei und offen gezeigt. Ganz anders ist es mit Frieda Woida. Sie hat keinen Menschen ansehen können und sich im Notfalle immer damit zu helfen gesucht, dass sie sagte, das weiß ich nicht. Wenn es wirklich Reue bei ihr vorläge, dann würde dies doch dahin führen müssen, dass ein plausibler Grund für ihre früheren Lügen vorhanden sein müsste. Sie sagt, Stierstädter habe sie ja eingeredet. Diese Behauptung liegt in demselben scheußlichen System, in der Art, wie Stierstädter hier angegriffen worden ist. Nachdem feststand, dass Frieda Woida ihre Aussage abänderte, musste man nach einem Grunde suchen, weshalb sie es tat. Nur über die Leiche Stierstädters konnte der Weg gehen zu den Hintertüren, durch welche man den Beweis erbringen wollte, dass das Mädchen früher die Unwahrheit und jetzt die Wahrheit sage. Was hat man nicht alles gegen Herrn Stierstädter vorgebracht und was ist von alledem an Herrn Stierstädter hängen geblieben? Stierstädter soll beim Militär als Schwindler bekannt gewesen und wegen Gehorsamsverweigerung entlassen worden sein. Keins von beiden ist wahr. Der Zeuge Telegrafenassistent Schulz hat bekundet, dass Stierstädter ein zuverlässiger, braver Soldat war und in Ehren aus dem Militärdienst ausgeschieden ist. Und nun soll Stierstädter mit Fräulein Pfeffer, wie die Verteidigung behauptet, ein scheußliches Komplott geschmiedet haben. Er soll Geschenke von ihr angenommen haben. Nichts davon ist erwiesen. Einen alten Regulator hat Stierstädter für wenig Geld von Fräulein Pfeffer erstanden. Das ist alles. Wenn Sternberg eine ganze Einrichtung für eine Villa verschenken kann, dann kann der Regulator wohl kaum in Betracht kommen. Die verschiedenen Begegnungen, die Stierstädter mit Personen gehabt hat, die in diesem Prozesse eine Rolle spielten, werden von der Verteidigung als berechnet und vorbereitet hingestellt. Nein, Zufall war es, und wenn Stierstädter es so sagt, so glaube ich ihm. Er hat sich als ein Mann gezeigt, der doch keine Verlockungen, weder durch eine Villa am Genfersee, noch durch andere Versprechungen vom Wege der Pflicht abzubringen war. Allerdings, er hat sich als Beamter des Ehebruchs schuldig gemacht, und dafür wird er die Folgen zu tragen haben. Aber er hat unter seinem Eide erklärt, dass es nur einmal geschehen ist. Und da ist denn Sternberg die geeignete Persönlichkeit, um auf Stierstädter den ersten Stein zu werfen. Es erschienen die Artikel in der Morgenpost, die Fischer war verschwunden. Da kam der Vater der Hedwig Ehler zu Stierstädter und teilte ihm mit, dass seine Tochter verschwunden war. Stierstädter forschte im Hause nach, in welchem die Fischer gewohnt hatte, und erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass die Frieda Woida auch dort gewesen und zu den Schindlerschen Eheleuten gebracht worden sei. Nach einigen Tagen holte er die Frieda in einer Droschke aus der Schule ab. Er soll nun unterwegs, wie Frieda Woida behauptet, sie in ärgster Weise beeinflusst haben. Ich glaube es nun und nimmermehr. Wie das Kind selbst erklärt hat, hat sie zu ihm gesagt, »Belästigen Sie mich nicht, ich werde oben die Wahrheit sagen.« Darauf wird sie vom Kriminalkommissar von Treskow vernommen, einem Beamten, gegen dessen Urbanität und loyales Verhalten wohl nichts einzuwenden ist. Vor ihm gibt Frieda alle die belastenden Tatsachen gegen Sternberg zu Protokoll. Sternberg wird geholt. Er bestreitet, die Frieda zu kennen und fragt schließlich, wie alt ist das Kind? Es ist unter 14 Jahren, Herr Sternberg, erwiderte der Beamte. Die Wolda wird dann vom Untersuchungsrichter vernommen. Sie gibt haarklein dieselbe belastende Aussage ab und als sie dann in der Verhandlung auf das Eingehendste zur Wahrheit ermahnt vernommen wird, da wiederholt sie ihre früheren Aussagen. Und dies alles soll der Beeinflussung des Herrn Stierstädter zuzuschreiben sein? Ich halte dies für vollständig ausgeschlossen, abgesehen davon, dass es mit der Persönlichkeit des Stierstädter unvereinbar ist. Er soll mit den großen Augen gerollt haben. Ich glaube kaum, dass einer im Gerichtssaal bemerkt hat, dass Stierstädter große Augen hat und damit rollen kann. Frieda Wolder hat von dem, was Sternberg mit ihr vorgenommen hat, nicht nur an Stierstädter, sondern auch an andere Personen Mitteilung gemacht. Als Frau Dressler die Geschichte in der Blümkeschen Wohnung hörte und beide Frauen bitterlich weinten, da fragte Frau Dressler: »Aber Frieda, ist das wirklich wahr?« Frieda erwiderte darauf: »Ja, das ist alles wahr. Sternberg hat noch lange nicht genug gekriegt.« Die Frieda Wolder ist auch der Schädling gegenüber bei ihrer Erzählung geblieben. Wir haben uns nun zu fragen, was war das Motiv? Was gibt uns eine Erklärung für die Annahme, dass Frieda Wolder früher gelogen haben sollte? Wir haben gehört, dass Frieda Wolder als Kind wiederholt gelogen hat und dass sie als Kind mit anderen Kindern Unzüchtigkeiten vorgenommen haben soll. Das ist alles, was bis dahin gegen Frieda Wolder vorlag. Die Sachverständigen nehmen dies ohne weiteres als wahr an und gründen darauf ihre sexuelle Veranlagung. Ich nehme dies nicht als bare Münze. Ich meine, diese Erzählungen sind meist als Hausklatsch anzusehen. Und denken Sie sich, in ein solches Haus kommt ein Mann wie der Detektivvorsteher Schulze. Ein Mann, der auf Bestellung Ehebruch treibt, der hier auch sonst zur Genüge gekennzeichnet ist und dem im Fall einer Freisprechung Sternbergs 50.000 Mark versprochen sind. Er erkundigt sich bei den Frauen, was sie vor 7 bis 8 Jahren von der Frieda gesehen haben wollen. Und nun erzählen diese Geschichten, die sie damals gesehen haben wollen. Es ist richtig, dass die Frieda Wolder kleine Unwahrheiten gesagt hat. Aber daraus kann man doch nicht folgern, dass sie fähig ist, eine so große und, wenn es eine Lüge wäre, über alle Maßen und über alle Begriffe hinaus schamlose und rücksichtslose Lüge zu sagen. Das Ungünstige über die Frieda kommt von der Frau Huth und vom Hausklatsch her, der so und so viele Jahre zurückliegt, auf den Detektivdirektor Schulze von dem Büro Jü. Und andere haben die Frieda aber durchaus gelobt. Sie hat sich in der Schule durchaus ehrsam und sittlich betragen und ist von ihren Lehrern gelobt worden. Das Ehepaar Schindler, offenbar zwei treffliche Leute in guter Lage, haben uns übereinstimmend erklärt, Frieda habe nie gelogen, sie war immer anständig und sittsam. Auch Frau Dressler kennt sie eine Reihe von Jahren und lobt auch ihre Mutter als eine ordentliche Frau. So war die Frieda damals. Sie trat überall kündlich und bescheiden auf. Wenn sie an den Richtertisch gerufen wurde, hat sie einen Knicks gemacht und bescheiden geantwortet. Herr von Dreskow hat gesagt, das Kind sei jetzt gar nicht wiederzuerkennen. Sie ist wie umgewandelt, denn früher war sie freundlich und durchaus kindlich. Der Vormund Huth hat dasselbe gesagt. Jetzt konnte das Kind bei seinen Aussagen ihn nicht ansehen und auch an Frau Dressler hat sie immer vorbeigesehen. Ihre Tante hat gesagt, Herr Frieda sieht man es immer gleich an, wenn sie lügt. Und jetzt? Jetzt macht Frieda Wolder den Eindruck, dass sie stolz darauf ist, als das Wunderkind angestaunt und angeschaut zu werden. Nun sagen die Sachverständigen, dass sie sexuelle Anlage habe. Aber weshalb? Der Fall Sternberg hat die Anregung dazu gegeben. Hat jemand sie beeinflusst oder hat der Prozess die Wirkung gehabt, dass sie den Entschluss gefasst hat, so zu reden? Dann mag den Fluch, dieses Kind verdorben zu haben, für ewige Zeiten derjenige tragen, der sie dazu veranlasst hat. Die Frieda ist von ganz unparteiischer Seite in der ausgedehntesten Weise zur Wahrheit ermahnt worden. Herr von Dreskow, Staatsanwalt Dr. Rohmen, Amtsgerichtsrat Hagen, der Vorsitzende der Strafkammer, haben sich alle bemüht, sie zur Wahrheit zu ermahnen, und sie ist trotzdem bei ihrer jetzigen Aussage geblieben, also gelogen hat sie damals. Nun ist die Frage aufgeworfen, wenn sie auch nicht gelogen hat und vielleicht selbst Erlebtes hat erzählen wollen, so ist ihre Erzählung doch deshalb unzuverlässig, weil sie sich die ganze Sache eingebildet hat. Die Sachverständigen sagten, sie sei zu fehlerhafter Wiedergabe des Erlebten disponiert und dazu komme eine abnorme sexuelle Anlage. Wenn für die Glaubwürdigkeit eines Menschen in Betracht kommt, ob er sehr viele unzüchtige Handlungen vorgenommen hat, so würde wohl der angeklagte Sternberg der Letzte sein, dem man glauben darf. Das ärztliche Gutachten spricht auch nur von Fehlern der Auffassung der Dinge und der Wiedergabe des Erlebten. Ich halte es für vollkommen ausgeschlossen, dass ein Kind ohne jede Grundlage, ohne es selbst gesehen zu haben und selbst wenn es das gesehen hat, imstande sein soll, aus eigener Einbildung heraus eine Geschichte zu erfinden und Monate hindurch konsequent, ohne wesentliche Abweichung festzuhalten, ohne dass die Sache irgendwie mit der Wahrheit übereinstimmt. Diese meine Annahme, dass die Einbildung nicht so ist und nicht so sein kann, wird bestärkt durch die Erwägung, wie die Sache an das Tageslicht gekommen ist. Von derartigen Einbildungen könnte man ja reden, wenn es sich um Klatsch und Tratsch handelte, bei dessen Weiterverbreitung jeder immer noch ein bisschen hinzusetzt. Von derartigen Dingen ist hier aber doch gar keine Rede. Frieda Woida hat über ihre Erlebnisse mit keinem Menschen gesprochen. Dann ist sie eines Tages von einem Schutzmann abgeholt worden und nun sollten plötzlich die paar schmutzigen Bilder, die sie bei der Fischer gesehen hat, auf die Fantasie des Kindes so eingewirkt haben, dass sie sich eine solche Geschichte vollkommen ausdenken konnte? Selbst wenn man den Sachverständigen die theoretische Möglichkeit zugeben wollte, so trifft es doch hier in dem konkreten Fall nicht zu. Weshalb hat Frieda Woida so lange geschwiegen? Sie sagt aus Scham. Das dürfte nicht zutreffen. Der Frieda hat die Sache bei der Fischer offenbar Spaß gemacht. Sie wollte deshalb auch ganz gern bei der Fischer bleiben und sie hat keinen Grund gehabt, ihre eigenen Sünden einem anderen zu beichten. Gewalt ist bei ihr nicht angewendet worden, das gebe ich ohne weiteres zu. Das steht ja auch ganz deutlich in dem Briefe, den Margarete Fischer an die Zeugin Pfeffer gerichtet hat. Ist es nach alledem ausgeschlossen, dass Frieda Woida bewusst gelogen hat, dass sie sich die ganze Sache ausgedacht, so gibt es keine Motive für einen Unfall. So muss man zu dem Ergebnis kommen, dass Frieda Woida damals nach bestem Wissen Erlebtes erzählt hat. Das würde aber nicht ausreichen zur Überführung eines Mannes. Die Aussagen eines solchen Kindes könnten keine bündigen Beweismittel abgeben und kein Richter würde darauf allein verurteilen. Aber es kommen noch viele Momente hinzu. Frieda Woidas Aussage wird in objektiver Beziehung durch zahlreiche andere Momente unterstützt. Was Frieda Woida ausgesagt hat, behauptete sie nicht von einem sittenreinen Mann, sondern von einem Manne wie Sternberg. Wir wissen aus seinem Vorleben so viel, dass er seit vielen Jahren in ausgedehntem Maße Ehebruch mit jugendlichen Personen getrieben hat, dass schon 1885 ein solches Strafverfahren gegen ihn geschwebt hat, das aber fallen gelassen werden musste, weil objektiv feststand, dass damals das betroffene Mädchen den Eindruck eines 17-Jährigen machte. Nun haben wir ja dank der eigenen Unvorsichtigkeit Sternbergs eine ganze Reihe von Zeugen, die gegen ihn sprechen. Wir sehen wohl alle noch die Szene vor uns, als die Verteidiger nach der Vernehmung der Pfeffer offen erklärten, dass sie nun nicht mehr an eine Konspiration der Pfeffer mit Herrn Stierstädter glauben. Da stand dann Herr Sternberg auf und redete nach seiner bekannten Art so viel, dass er sich schließlich ins Unglück redete, dass er Fräulein Pfeffer in Erregung brachte, in welcher sie dann mit allem auspackte, was sie auf ihrer gequälten Seele hatte. Da haben wir denn alle die Beschuldigungen gehört, mit denen sie das Verlangen Sternbergs nach jungen Mädchen, die aber noch nicht alte Weiber von 15 und 16 Jahren sein durften, klar darlegte, ferner alle die scheußlichen Zumutungen, die er ihr selbst gemacht hat, als sie hungerte und darbte, und endlich die Frivolität, mit der er ihr, die sich gegen diese Zumutungen mit dem Hinweis auf das Zuchthaus sträubte, sagte, »Na, was machen Sie für ein paar Jahre Zuchthaus?« Das war Sternberg. Der Pfeffer wird gewiss niemand im Saale die Glaubwürdigkeit versagen. Kein Mensch wird der Spuk- und Gespenstergeschichte des Angeklagten über das angebliche Komplott glauben. Jetzt wird das immer klarer, nachdem wir den Brief der Fischer an Fräulein Pfeffer kennen, dessen Existenz Sternberg sicher auch kannte. Das ist aber noch nicht alles. Auch andere Zeugen und die Schnörwange haben uns Spezialfälle von den unzüchtigen Handlungen des Angeklagten mitgeteilt. Der gegen die Glaubwürdigkeit der Schnörwange noch zu guter Letzt inszenierte Sturm war geradezu erschütternd. Im Übrigen kann sich doch Herr Sternberg über das hier aufmarschierende weibliche Zeugenmaterial gar nicht beschweren. Die Schnörwange ist sicher keine Tugendperle, aber Geheimratstöchter werden sich Gottlob nicht mit ihm abgegeben haben. Er hat sich in dem Schlamm der Straße bewegt und wenn die Gestalten aus diesem Schlamm hervorgeholt werden und nun vor Gericht erscheinen, so kann er sich darüber nicht beschweren. Er verkehrte in dem der Unzucht dienenden Quartier der Margarete Fischer. Kein Mensch war zweifelhaft, dass er der Maler sei, schließlich hat es auch Margarete Fischer zugegeben. Er behauptet, er habe diese besucht, um mit ihr zu plaudern. Er hatte wohl in der Weise noch mehr solche Plauder-Boudoirs gehabt. Sternberg ist doch ein ganz gebildeter Mann. Und niemand wird es ihm glauben, dass er, wenn er auch in geschlechtlicher Beziehung einen unglaublich schlechten Geschmack gehabt hat, sich gerade eine Person wie Frau Müller zum Plaudern aussuchen wird. In diesem Kuppelquartier verkehrte Sternberg. Was wollte die Fischer mit der Frieda Woider? Es ist selbstverständlich, dass sie sie für den Angeklagten wollte. Die Woider ist zur Arbeit gar nicht herangezogen worden. Der Fischer ging es nicht gut und doch nahm sie sich ein Kind umsonst an. Die Grete Fischer hat an ihrer Schwester vorgelogen, sie bekomme 30 Mark Pflegegeld. Sie hat dem Vormund vorgeredet, als sie die Frieda abschob, dass sie nach Beuthen übersiedeln wolle und das Kind dorthin nicht mitnehmen könne. Alles dies ist nicht wahr gewesen. Warum hat sie alles dies sich ausgesonnen? Weil sie wusste, dass sie das Kind nur zu unsittlichen Zwecken haben wollte. Die Wenda hat jetzt die Geschichte von dem Hereintänzeln in das Zimmer erzählt. Dies klingt ganz anders als der Ausbruch des Zornes, den die Wenda in der vorherigen Verhandlung zeigte, als die Woide ihre Anschuldigungen gegen sie erhob. Jetzt ist die Wenda natürlich instruiert. Und die Woida hat plötzlich alles Übrige vergessen und nur das Tänzeln behalten. Der Angeklagte sagt, er würde doch nicht dem Mädchen 10 Pfennig gegeben haben. Das will gar nichts sagen. In der Verhandlung ist nichts davon hervorgetreten, dass der Angeklagte trotz seines Reichtums übermäßig viel für seine Gelüste bezahlte. Und so dumm ist er doch nicht, einem solchen kleinen Mädchen ein Goldstück zu geben, denn das wäre gleich überall aufgefallen. Die Behauptung des Angeklagten, dass er diese Dinge doch nicht in Gegenwart dritter Personen vorgenommen haben würde, hat durch die Beweisaufnahme keine Stütze gefunden. Im Gegenteil. Auch der Hinweis des Angeklagten, dass er nichts dazu getan habe, um die Woider wegzubringen, beweist gar nichts. Zunächst würde ein solcher Schritt sofort bekannt geworden sein. Und dann wusste doch damals noch niemand als er selbst, dass er bei dem Woider-Fall in Frage kommen könnte. Ferner sagt der Angeklagte, er hätte sich doch nicht in die Hände zweier Frauen begeben, die eine Erpresserschraube ohne Ende gegen ihn in Bewegung setzen konnten. Auch das trifft nicht zu. Die Fischer und die Wender konnten nicht eidlich als Zeugen gegen ihn auftreten, sondern höchstens als Mitschuldige. Und dann, er hat ja auch die beiden Frauenzimmer weggeschickt, nicht aus Mitleid für sie, wie er in der vorigen Verhandlung behauptete, und auch nicht aus Angst, in einem Prozess wegen gewöhnlicher Wohnungskuppelei verwickelt zu werden, sondern aus Angst, dass sie seine Schandtaten aufdecken könnten. Ich bin der Überzeugung, dass er mit Fleiß seine Geldspenden an die Margarete Fischer so knapp eingerichtet hat, dass diese nicht auf einmal in den Besitz von 1.000 Mark und damit in die Lage kommen könnte, nach Europa zurückzukehren. Sternberg hat das Zeugnis der Margarete Fischer gefürchtet. Hätte die Fischer sich nur der Kuppelei schuldig gemacht, so hätte er keine Furcht haben brauchen, dass sie als Zeugin gegen ihn auftreten werde. Die Wenda hat er nicht gefürchtet, denn er wusste, sie macht ein freundliches Gesicht und macht ihre Aussage, und dann bist du heraus. Aber die Grete hat er nicht herhaben wollen. Hier wurde ihr Zeugnis verlangt. Die Kehrseite war ein Telegramm nach New York. Nicht herüberkommen, der Staatsanwalt wird dich nicht wieder weglassen. Tatsächlich hat man der Grete Fischer auch Geld dafür geboten, dass sie falsch aussagen solle. Wenn noch ein Zweifel bestehen könnte, dass Sternberg im Falle Woider schuldig ist, so wird dieser Zweifel gelöst durch einen Brief der Margarete Fischer an die Pfeffer. Dieser Brief gibt ein vollkommenes Bild von dem Seelenzustand der Schreiberin. Sie bemüht sich, zu gestehen und stoßweise herauszubringen, was vorgekommen ist. Ein Erpresserbrief ist dieser Brief nun und nimmer. Es ist geradezu eine Kühnheit gewesen, diesen Brief als Entlastungsmittel benutzen zu wollen. Man hätte nämlich gesagt, wenn der Brief zuerst der Verteidigung in die Hände gefallen wäre, dieser Brief belastet, aber weil ein Komplott besteht, so ist er nicht wahr und entlastet. Auf so etwas wird sich, glaube ich, das Gericht nicht einlassen. Aus den Umständen, wie der Brief gekommen und gefunden worden ist, kann absolut kein anderer Schluss gezogen werden, als dass er ein Geständnis enthält. Deshalb ist er der Schlussstein in dem Gebäude, das ich Ihnen vorgeführt habe, um die Schuld des Angeklagten im Falle Woider nachzuweisen. Der Fall Kallis hat als solcher auszuscheiden, aber er charakterisiert doch den Angeklagten. Die Kallis hat unter dem Eide bekundet, dass sie mindestens 6 bis 7 Mal mit ihm zusammengekommen sei, und auf die Verteidigung haben die Szenen, die sich abgespielt haben, insoweit Eindruck gemacht, dass die Erklärung abgegeben wurde, Sternberg wolle das nicht weiter bestreiten. Die Kallis hat bekundet, sie habe nur deshalb die Unwahrheit gesagt, weil man ihr in Aussicht gestellt hatte, wenn du schwören musst und fällst mit der Geschichte herein, dann bekommst du Geld und gehst ins Ausland. Die Teichert lügt. Sie hat nach dem Bilde Sternberg ursprünglich erkannt und sagt jetzt, er ist es nicht. Sie braucht ja nicht zu schwören. Sie hat 500 Mark bekommen, ihre Eltern leugnen, dass sie die 500 Mark bekommen hätten. Das mag sein, die Teichert ist eben eine verdorbene Person. Und es kann ja sehr leicht sein, dass sie die 500 Mark mit ihren Freundinnen verjuxt hat oder sonst irgendein Abnehmer ihr dabei geholfen hat. Die Teichert war damals schon ein verdorbenes Mädchen. Sternberg hätte sich sagen müssen, dass sie auch unter 14 Jahre alt sein könne, und er hat sich dies auch gesagt. Es liegt also mindestens der Dolus Eventualis vor. Ist der Angeklagte also schuldig, so tritt die Frage nach mildernden Umständen und nach dem Strafmaß heran. Der Angeklagte Sternberg hat das vorige Mal milde Richter gefunden und es kann im Falle Wojda auf eine höhere Strafe, als das vorige Gericht festgesetzt hat, nicht erkannt werden. Aber das muss ich sagen, wenn irgendeinem Angeklagten keine mildernden Umstände zugebilligt werden können, dann ist es der Angeklagte Sternberg. Wer sich so verteidigt, wie sich Sternberg verteidigt hat, geht der mildernden Umstände unter allen Umständen verlustig. Es streift an das Undenkbare, dass der Mensch es gewagt hat, die Spur der Behörde von sich abzulenken auf einen anderen Mann, von dem er ganz genau gewusst hat, dass der es nicht gewesen ist. Das hat er nicht nur in der ersten Instanz, sondern auch noch in der zweiten Instanz getan. Dass er als Maler aus Frankfurt bei der Fischer ausgegeben wurde, kann er doch nicht bestreiten, und doch sagt er, der Maler sei der Herr Schneider aus Frankfurt an der Oder in der Richtstraße. Der Angeklagte Sternberg hat sodann alles getan, um die Margarete Fischer in Amerika zurückzuhalten, damit sie nicht als Zeugin hier auftreten könne. Und dann die Briefe. Der Sternberg sagt, es sind so viele Kisten da, da müssen sie drin sein. Das ist doch alles cool, das ist geradezu kindisch. Aber es geht noch weiter. Als Sternberg damals vernommen wurde und die Frieda Wojda dann vernommen wurde, da war die Sache klar. Die näheren Verwandten hatten der Frieda Wojda ein gutes Zeugnis ihrer Glaubwürdigkeit ausgestellt. Der Staatsanwalt hätte die Anklage erhoben, der Gerichtshof vielleicht eine halbe Stunde beraten und der Angeklagte wäre abgeurteilt worden. Wenn der Angeklagte nicht Sternberg, sondern vielleicht ein armer Fabrikarbeiter gewesen wäre. Sternberg hätte leicht Aufklärung verschaffen können, wenn er es hätte wollen. Er hat uns dagegen in dieser Verhandlung eine Sorte Menschen vorgeführt, auf deren Kennzeichnung ich nicht näher eingehen will. Und mit welchen Mitteln ist gekämpft worden? Bestechung und Beeinflussung von Zeugen waren an der Tagesordnung. Die Detektivs des Angeklagten drängten sich in unverschämtester Weise bis an die Türen des Gerichtssaales, um die Beamten zu beobachten. Was wurde nicht alles aufgeboten, um die Wahrheit, nach der wir alle lechzten, zu verdunkeln? Was hat Sternberg durch die Art seiner Verteidigung für Unheil angerichtet? Wenn er das alles dereinst vor seinem ewigen Richter verantworten soll, was er über eine große Menge seiner Mitmenschen heraufbeschworen hat, dann wird ihm wohl jetzt schon die Last zu schwer werden. Lupper hat sich, um seinen Herrn zu dienen, schwerer Verfehlungen schuldig gemacht und flüchten müssen. Kriminalkommissar Thiel, der Agent Wolf und Frau Stabs befinden sich in Haft. Popp und die Suchard sind flüchtig. Und wer weiß, welche weitere Folgen dieser Prozess noch haben wird. Es werden noch schwere Straftaten zur Erörterung kommen, und ich hoffe, dass ich auch deren Verüber noch hier vor Gericht sehen werde. Sternberg erklärt, ich kann nicht für das, was meine Freunde ohne mein Zutun für mich getan, verantwortlich gemacht werden. Wer solche Dienste leistet, wie Lupper sie geleistet hat, der weiß auch, wem er sie leistet. Und der weiß auch, dass Sternberg Verbrechen begangen hat. Er hat zum Verbrechen gegriffen, um den armen, unschuldigen Mann zu befreien. Ein solcher Angeklagter, dessen ganze Vergangenheit in moralischer und geschäftlicher Beziehung skrupellos, rücksichtslos, anrüchig ist, der es gewagt hat, den Dollar rollen zu lassen, gegen die staatliche Justiz mit seinem schnöden Mammon einzugreifen in einer Weise, die einem das Blut in die Schläfen treiben möchte, der seine Millionen benutzt hat, um die festen Säulen der Justiz ins Wanken zu bringen, dieser Mann, wenn er jetzt von der Justiz niedergeworfen wird, verdient keine mildernden Umstände, trotzdem die Teichert ein verdorbenes Geschöpf war, dem weder sittlich noch körperlich ein Schaden zugefügt ist. Ich beantrage wegen des Falles Wolder 2 Jahre Gefängnis, wegen des Falles Teichert eine Zuchthausstrafe von 2 Jahren. Diese beiden Strafen ersuche ich zusammenzufassen in eine Zuchthausstrafe von 3 Jahren. Ich beantrage außerdem die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrichte auf 5 Jahre. Gegen Autor Wender, die sich fortwährend als verkörperte Lüge hingestellt hat, beantrage ich 6 Monate Gefängnis. Gegen die Schäding beantrage ich 20 Tage wegen Begünstigung und 3 Tage Gefängnis wegen der Beleidigung im Gerichtssaal. Insgesamt 3 Wochen Gefängnis. Gegen Lupa liegt außer dem Verdacht der Begünstigung auch der Verdacht wegen Verleitung zum Meineid vor. Es liegt also Idealkonkurrenz mit einem anderen Verbrechen vor. Da er geflohen ist, beantrage ich die Aussetzung des Urteils gegen ihn. Ende von Abschnitt 4.